Heidi Ho, liebe YouTube-Freunde. Wir haben mal wieder eine neue Sendung aufgenommen mit Thematik schockierend Ausgang Thüringenwahl. Was ist denn da passiert? Die Ränder werden immer stärker, die gesellschaftliche Mitte erodiert sehr zu unserem, muss ich wirklich sagen, katastrophal, also wirklich... Zu unserem Missfallen. Zu unserem Missfallen. Ja. Faschisten sehr stark. Faschisten sehr stark, auf einer Seite sowieso, auf der anderen, ja, uns Bodo halt. Waffenrecht zum Glück jetzt endlich verschärft für Rechtsradikale. Also es ist ja, ich treffe ja jeden Tag im Park auf Leute, die rechtsradikal sind und was weiß ich, MG42 oder irgendwas dabei haben, dass das endlich aufhört. Der Anschlag in München ist endlich als das festgelegt worden, was er wirklich war, nämlich von Neonazis, so ist Combat 18 und alles. Die Schiedsrichter streiken wegen rechten Terror. Genau, wegen Terror von Männern. Von rechts. Alte weiße Männer in der A-Jugend haben ihn in die Schnauze gehauen. Das muss aufhören. Ja. Und wenn ihr noch ganz viele andere Infos haben wollt, dann seid ihr natürlich bei uns. Genau, richtig. Den richtigen Link zur richtigen Sendung findet ihr nämlich in der Infobox unten. Und da werden wir dann ausführlich auf alles hier Gesagte eingehen. Wir sehen uns da. Bis denne.